Die Edda berichtet etwas Sonderbares über einen König Mannus, wahrer Vater der Teutschen oder Teutonen, die ihrerseits die Vorfahren der weißen arischen Völker sind. Dieser König stammt aus dem Inneren der Erde, aus der hohlen Erde. Es würde uns nicht erstaunen, wenn selbst Asgard, als sich das polare Hyperborea unsichtbar machte, sich dahin begeben hätte und noch darin befände. Denn dort wird alles schwerelos, fein und leichter sein und könnte den Riesen, der Nichtzeit, einer Zeit nahe der Ewigkeit Aufenthalt bieten. Es ist Agartha. Wir werden uns hier darauf beschränken, nur eine flüchtige Beschreibung der Burgen der Asen zu geben, weil diese Wissenschaft vielgestaltig ist und einem polaren, arischen, alchemistischen Yoga entspricht. Die Burg, Burgos in Spanien, oder Schloss, ist eine umfangreiche Darstellung der arischen, germanischen Seele des Divya und des Vira gleichermaßen. Wir sehen dies im Gebrauch, den die Troubadoure und gewisse mystische Spanier von der Burg machten, wie ein Symbol der Seele. Für die nordische Mythologie war es dies von jeher. Die Burg wird auch zur in Stein ausgedrückten Erinnerung des Bildes der Stadt Hyperborea, die unsichtbar gemacht wurde durch Poseidon, Gott der Meere, Gemahl der Klito. Das Bild des hyperboreischen Tempels, das in der Erinnerung des Blutes kreist, des Templum von Tempeleisen, Kerka und Kirka, Pirka und Quitja, der Burgen der Asengötter. Deshalb war Deutschland das Land der Burgen, und wohin die Germanen auch kamen, errichteten sie diese. Außerdem sind die Burgen die Erben der Menhire, Dolmen und Krummlich. Ein Buch aus runischem Stein, ein Buchstein, wie es vorher ein Buchenstab war. Darum gründeten die Westgoten Kastilien, das Land der Burgen in Spanien. Die alten germanischen und nördischen Wohnhäuser, die Königshallen und die Giebelhäuser, an deren Dächern das Drachenauge prangte, hatten auch Runen eingraviert. Sie wurden zum Modell für die Tempel der Hellenen, für den Parthenon. Wir haben also hier das Kastilien der Asengötter. Jede Burg hängt wie eine Frucht an der Steineiche Yggdrasil, dem Weltenbaum, wie goldene Äpfel im goldenen Zeitalter. Ihre Gesamtzahl beträgt 12, zusätzlich einer gleich 13. 10 sind nur sichtbar, 3 unsichtbar. Nummer 12 und 13 werden am Hofe des Königs Arthur und an dem Mysterium des Gral teilhaben. Die erste Burg ist die Krone der göttlichen Würde Wotans. Sie entspricht dem Planeten Poseidon Njord. Die zweite Burg entspricht der Weisheit des Vaters und der erzeugenden Kraft. Es ist der Planet Uranus Varuna, auch die Milchstraße, der Weg des Iring, der des Wotan, ein Austritt aus der Galaxie. Die dritte Burg entspricht dem Verständnis für die Empfängnis der Mutter, die Sterne in Erdennähe, Saturn. Die vierte Burg stellt die Klarheit, die Odinsche, dar, Jupiter. Die fünfte Burg stellt das Gericht dar und das Urteil, Mars. Die sechste Burg stellt die Schönheit dar, das Innere oder den Kern des Wesens, Tag und Nacht, Licht und Dunkel, die ganze Erde, die Sonne. Die siebente Burg stellt die Ewigkeit, die Jugend, den Atem der Natur, die Pyramide, das Drachenauge dar, Venus. Die achte Burg stellt die unfreiwillige Bewegung, die Hierarchie und die göttliche Zahl 8 dar, das arische Recht. Die neunte Burg stellt das Fortpflanzungs-Ich dar, das Volk, die Zeit, der Mond. Die zehnte Burg vertritt das Reich, den physischen und den elementaren Körper, die Erde, die Nation, die Materie, die Welt, die vier Elemente, Midgard, die feste Erde der polaren Germanen. Die elfte Burg stellt das Wissen der Asen und den Geist dar. Es ist der Reichskanzler, das Sonnensystem. Die Burgen 12 und 13 entsprechen den unsichtbaren Orten des Asen und der Asin, wo sie schon niemand mehr sehen noch finden kann. Von dort aus können oder könnten sie vielleicht den Sprung in die Leere tun. Im Gralsmysterium und am Hofe des Königs Arthur war der Sitz Nummer 13 der gefährliche Sitz, der des Sprunges in die Leere, zum Gral. Die Burgen 4 und 5 der Asen bilden die menschliche Seele, die Burgen 7 und 8 die tierische. Die Burg 9 gestaltet das vegetative Ich. Die Burgen 2 und 3 tragen mit dem Gleichgewicht den Geist, den Gewissen bei. Wie man sehen kann, versieht der hyperboreische Siddha, der Kriegsheld Hyperboreas, bei seinem Eintritt in das demiurgische Universum seine Form mit den Substanzen des Tier- und Sternzeichenpläne, die er kämpfend durchzieht, um sie zu verwandeln. Es sind die verschiedenen Burgen und Sterne dieser Aufzählung. Es wird die Göttin Frigga sein, Wotans Gemahlin, die zur Verwirklichung des Vierten Reiches führen wird, in welchem der Herr der Valhalla, Wotan, sich voll verwirklichen und das zu Ende führen kann, was seinem Avatar in der dunkelsten Epoche der Erde nicht möglich war zu erfüllen. Es wird die siegreiche Rückkehr des Führers sein, wie Kalki auf einem weißen Pferd mit 8 Beinen. Die Ausweitung dieser Symbolik oder nordisch-polare Wissenschaft äußert sich in der Zahl der Burgen oder Chakras. Man wird sie mit der Symbolik des Baumes verbinden müssen, doch auch so ist sie für uns undurchdringlich, denn die Schlüssel dazu sind verwischt und verfälscht worden. Nur der Führer und seine engsten Mitarbeiter werden sie heute im uneinnehmbaren Paradies Asgards bewahren, in den Oasen des anderen Pols. Man sagte uns, dass alle diese Burgen am Weltenbaum, dem Yggdrasil, der Irmansul, hängen. Auch Wotan hing 9 Nächte an diesem Baum, um die Runen zu finden oder sich ihrer würdig zu erweisen. In Wahrheit ist Wotan selbst der Baum. Die arische Symbolik ist zusammenfassend. Sie strebt zum Unus Mundus. In ihrer Vielgötterei, in ihrer unendlichen Verschiedenheit, lebt sie und lässt leben. Ihr Gesetz ist der Synchronismus oder Gesetz der Gleichzeitigkeit, der Solidarität, der göttliche Sinn. Der lebendige, zuckende Mittelpunkt dieser Kosmogonie oder Weltanschauung ist die Bewahrung im Gedächtnis des Blutes, wie Heimweh, wie das erste Bild, das Urbild, der Urmensch, El-Ella und El-A-El. Die Rune Ur, der nordisch-arische Einfluss auf den Gnostizismus, existiert auch. Für die Gnostiker gibt es männliche und weibliche Äonen, El-Ella und El-A-El. Pistis Sophia war ein weiblicher Äon in großer Not, weil sie auf den Ebenen der demiurgischen Äußerungen zu weit hinabgekommen war, auf der Suche nach mehr Erkennen, sich über die Untreue des männlichen Gegenspielers beklagend, der sie auf diesem furchtbaren Abenteuer nicht begleitete und herbeieilte, um sie zu befreien. Christus hat sie befreit, genau die Nummer 13. Hier ist das Äon nicht der Goyim-Diener des Demiurg Jehova, es ist Ella im Unglück, im Exil, Lilith, Aluine, es ist das hyperboreische Äon, das seinen El verlor. Dies alles stammt von Hyperborea.